الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على صحبة الله دن هان در غلطن الله زيغن ونهال بمهاتسشكايت ونزم بروفيتن محمد صلى الله عليه وسلم Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Meine lieben Geschwister, zu den Zeichen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, gehört die Schöpfung von Tag und Nacht, die vergehenden Jahre und dazu gehören die vier Jahreszeiten. Allah sagte sinngemäß, wahrlich, in der Erschaffung der Himmel und der Erde und im Wechsel von Tag und Nacht liegen auf Allah und sein Recht auf Anbetung hinweisende Zeichen für die, die Verstand besitzen. Diese Vielfalt bringt den Gottergebenen zum Nachdenken über dieses weite Universum und darüber, welche Weisheiten und welchen Nutzen Allah für die Menschen hinterlegt hat. Wäre es immer dieselbe Jahreszeit, entgingen uns die Vorteile der anderen Jahreszeiten, doch Allah hat jeder zu bestimmten Zwecken gemacht. Diese Kälte, mit der sich heute viele Menschen rumschlagen und von der sich einige wünschen, dass sie schnell davonzieht, ist in Wirklichkeit nichts als ein Atemzug der Hölle und ein Bruchteil dessen, was Allah in ihr an Strafen gesetzt hat. Möge Allah uns davor schützen und bewahren. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das Höllenfeuer beklagte sich bei seinem Herrn und sagte, O Herr, ein Teil von mir frisst den anderen. So erlaubte er ihr, zwei Atemzüge zu tun, einen im Winter und einen im Sommer. Und das ist die glühendste Hitze, der ihr im Sommer und die eisigste Kälte, der ihr im Winter begegnet. Überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Das heißt, liebe Geschwister, gibt es tatsächlich in der Hölle Kälte? Jawohl, sowohl Kälte als auch Hitze. Es gibt verschiedene Orte und es gibt verschiedene Schichten. Dieses Höllenfeuer beklagte sich, weil es begann, sich selbst aufzufressen. Was stellt es dann mit jemandem an, der sich in ihr befindet und den Allah subhanahu wa ta'ala dazu verdammt hat, für immer und ewig daran zu bleiben? Möge Allah es uns wohl ergehen lassen. Der Gläubige, wenn er solche Eiseskälte verspürt, erinnert sich an diese Kälte der Hölle, die man auf Arabisch Samharir nennt. Diese eisige Höllenkälte, sowie auch der damals, der Tabi'i Zubayd al-Yami, wo es heißt in einer Geschichte, als er eines Nachts aufstand, um zu beten, tauchte er seine Hand in sein Wudu-Wasser. Und es war sehr kalt und es war schon am Vereisen oder halb vereist. Und als seine Hand drin war, spürte er diese Kälte und dann gedachte er Samharir, der eisigen Höllenkälte, und vergaß sich dabei. Er vergaß, dass seine Hand in diesem Wassertopf drin ist. Er vergaß sich bis zum Einbruch der Morgendämmerung. Er stand eigentlich auf zu beten in der Nacht. Als ihn dann am Morgen seine Dienerin sah, fragte sie, mein Herr, was ist mit dir, dass du nicht betest oder gebetet hast, wie du sonst immer betest, und du stehst einfach nur so da? Er antwortete, ich habe meine Hand in das Wudu-Wasser eingetaucht, da wurde mir kalt. Dann gedachte ich Samharir, bei Allah, ich habe die Kälte erst dann gespürt, als du vor mir standst. Aber schau, erzähl diese Geschichte niemandem, bis ich gestorben bin. Und deshalb erfuhr davon niemand, bis er starb. Wieso sollte auch ein Gläubiger nicht vor Samharir sich in Acht nehmen, wodurch Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma gesagt hat, die Höllenbewohner flehen um Hilfe vor der Hitze. Da wird ihnen durch einen eiskalten Wind geholfen. Da wird ihnen durch einen eiskalten Wind geholfen, der aufgrund seiner Kälte die Knochen zerbricht. Daraufhin bitten sie wieder um die Hitze. Von einer Strafe zur anderen. Mujahid rahimahullah ta'ala sagte, sie fliehen vor Samharir. Sobald sie dort angekommen sind, zerbricht es ihre Knochen, sodass man das Geräusch sogar hören kann. Abdul Malik ibn Umair, einer der Tabi'in, sagte, ich habe gehört, dass die Höllenbewohner den Wächter, das heißt den Wächter der Hölle, bitten, sie bis an den Rand der Hölle zu bringen, damit sie eben von der zentralen Hitze weg sind. Wenn sie dann dorthin gebracht wurden, trifft sie Samharir, trifft sie die Eiseskälte, sodass sie zur Mitte der Hölle zurückkehren werden, wegen der Kälte, die sie verspürt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran Karim, sinngemäß übersetzt, sie werden darin keinen kühlenden Luftzug verspüren, der die Höllenhitze von ihnen abwehrt, noch Trank genießen, außer sehr heißem Wasser und Rassaq. Und Rassaq ist nach einer Erläuterung eben dieser Samharir. Meine lieben Geschwister, euch werden diese Verse und Hadithe verlesen. Und ihr verspürt den Sommer und den Winter, den Atemzug, die beiden Atemzüge der Hölle, jedes Jahr zweimal. Dennoch beharrt ihr darauf, Taten zu begehen, die euch genau dorthin führen. Wenn die Hölle gebracht wird und an 70.000 Zügeln gezogen wird, hilft die Reue nicht mehr. Weder wirst du ihre Hitze noch ihre Kälte ausharren können. Sogar in diesem Leben gibt es Menschen, die sich vor dieser Kälte nicht schützen können. Und da stellt sich eben die Frage, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, diesen Menschen zu helfen. Hast du darüber nachgedacht, diesen Menschen vielleicht eine Spende zu leisten? Heutzutage brauchst du nur von deinem Handy ein paar Klicks machen und schon kümmert sich eine Hilfsorganisation genau um diese Angelegenheit. Möge Allah uns und diesen Menschen beistehen. Meine Geschwister, derjenige, der uns diese Ni'ma hat zuteil werden lassen, ist imstande, diese Ni'ma uns auch wieder zu verwehren. Und wenn du das nicht glaubst, pass auf, denn Allah Azza wa Jalla sagte sinngemäß im Koran, keiner fühlt sich vor dem verborgenen Plan Allahs sicher, außer jenen, die schon verloren sind. Vergesst eure Geschwister deshalb nicht. Genauso wie auch es in einer Überlieferung über Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu heißt, dass er seine Geschwister nicht vergessen hat. Wenn der Winter bevorstand, kümmerte sich Umar radiallahu anhu um die Leute und schrieb folgende Anweisung. Der Winter steht bevor und er ist eine Art Feind. Bereitet euch auf ihn mit Wollkleidung, Leder und Wollsocken vor. Tragt Wolle von innen und außen, denn Kälte ist ein Feind. Er kommt schnell, geht aber nur langsam. Auch machte er sich Sorgen um diejenigen Sahaba radiallahu anhum, die in seiner Zeit Großsyrien al-Scham befreit haben, weil sie diese Kälte nicht kannten, die dort im Winter herrscht. Deshalb erteilte er ihnen wertvolle Ratschläge und kümmerte sich um sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Winter überstehen lassen, genauso wie er uns die letzten Winter hat überstehen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala das, was wir an Schmerzen verspüren oder unsere Geschwister an Schmerzen verspüren, dies zu einer Tilgung für ihre Sünden machen. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yumatti'ani wa iyyakum bis-sihha wal-'afiyah wa an yaj'ala ma nalqahu في هذا الشتاء وكذلك إخواننا كفارة لذنوبنا فما قدرنا الله سبحانه وتعالى حق قدره إنه سبحانه وتعالى رؤوف كريم بالمؤمنين رؤوف رحيم ونسأله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الضراء. نسأله سبحانه وتعالى يرفع عن إخواننا في كل مكان الضر، ونسأله عز وجل أن يعينهم في كل مكان، وأن يغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وأن يرضى عنا قبل مماتنا وعند مماتنا وبعد مماتنا، حتى يدخلنا الجنة بلا عذاب وبلا حساب. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.